Joko, Gigi, Piki. Thank you. Ausgabe von Nokogiri Biki. Heute gibt es kein spezielles Thema, eher Aufnahmen. Aneinandergereiht so schön. Ja, und vielleicht noch ein paar Impressionen vom letzten Unsound Festival. Zumindest ein paar musikalische Beiträge. Dem Unerwarteten in den nächsten 2 Stunden. Thank you. Thank you. another one that knew they could. Keeps praying for the greater good. And love is long and time is tall. Creature upon creature fall. And the world, it seems to run away. Found a place you like to stay. Still no one's matched me. Missing what a love once took. And find the sweetness, not hollow ground. And find the sweetness that no one's found. Collect me now. child's tongue dissatisfied. Collect me now, for I have tried. Ja, das war gerade eine Platte von Pierre Bastien. Among the Skulls. Nette kleine rote 7-Inch. Ja, und der ist live zu sehen im Breslau in Wrocław, Polen, am Samstag, den 12. Dezember. Da startet das nächste Energy of Sound Festival. Ja, und mit im Gepäck hat er sein neues Album Blue as an Orange. Was zum Vorbild hatte das Album von Pauline Oliveros, Water Above, Sky Below. Ja, und das wird er präsentieren bei seiner Silent Motors Live Tour. Unter anderem am 12. Dezember, am Samstag in Wrocław beim Energy and Sound Festival. Im Hintergrund eine Darbietung von einer Compilation namens Doppel-Doppelgänger auf Shelter Press, und das ist eine subjektive Compilation von David Le Simple und Vincent Romagny. Und ein Geschenk an Noguiri Biki. Herzlichen Dank. If you were taking me back.

Joko. Piki. Piki. Thank you. Thank you. Thank you. One time, he coughed a little in my mouth. Back of my throat. I choked. mouth and my stomach. I felt hollow. Then he lifted my head. Then he pushed it down again. Thank you. Price. Wie beim diesjährigen Unsound Festival in Krakau. Wir waren dabei und ja, ein paar Künstler könnt ihr hier hören. An alle, die mit dabei waren. Der Sonntag war fett. Irgendwie rückwärts, naja, egal. Greg Fox, gerade im Hintergrund. Nokogiriwiki.tumblr.com. Die sieht neu aus und ja, wird gerade überarbeitet. Wir wechseln gerade von Percussion.com zu Archive.org. Gibt es dann alle Podcasts hier auf der Seite auch mit einem schicken Player? Wenn ihr Anregungen generell zur Sendung habt, dann schreibt einfach auch unter nokogiriwiki@gmx.net. Der Drummer von Liturgy und spielt hier wahrscheinlich mit einer einzelnen Snare und die getriggert ist. Ja, na dort in Krakau, wie wahrscheinlich überall, die Leute, die ihn noch nicht kannten, mit offenen Mündern stehen lassen. Wahnsinns-Drummer, da 2 Stunden durchgeknüppelt. Bassklarinette, dann gegen eine E-Gitarre und zum Schluss noch gegen das Equipment von Oren Ambashi. Super. Thank you. Ja, das war's schon fast wieder mit Nokogiri Biki. Heute Musik im Experiment. Die vorletzte Platte für heute von Vai, V-A-I. Ein neues Release von Holger Records aus Leipzig. Mit dem tollen Artwork von Lukas Mehling. Grüße. Auch an Modern Trips. So hätte man die Sendung übrigens auch nennen können. Ne? Modern Trips. Schluss noch ein, zwei Dates. Seit dem 23.11. gibt es eine Ausstellung namens Cool Story mit Arbeiten von Maren Carlson, Josephine Mitchell und Lasse Wanderschneider. Ja, und das in der temporären Buchhandlung für Illustrationen, Fanzines und Comics, die sich Logbooks nennt. Ja, ein verrücktes Projekt für ungefähr einen Monat, ja, Logbooks. Schaut mal hin in die Merseburger Straße 17 in Leipzig natürlich, Plagwitz. Wer verrückte Illustration steht, ist auf jeden Fall, denke ich, da bei Maren Carlson vor allen Dingen eine richtige Stelle. Und es gibt auch ein paar Ausgaben von Nosebooks, ein paar Erscheinungen, der Verlag aus Taiwan, für die unter Nokogiri Biki, unter dem Deckmantel, auch Tapes entstanden sind, für deren Ausstellung. Ja, und ein Mixtape, das Buddha Jumps Mixtape, was in London entstanden ist für die Ausstellung dort. Das könnt ihr dort auch bekommen. Logbooks, ich sag das Datum nochmal, 23.11. bis 19.12. in der Merseburger Straße 17, Leipzig. Ja, ein Date habe ich noch für euch. Und zwar ist das am 2. Dezember, der Mittwoch, weil da gibt es nämlich wieder den berühmten Hangout im Dr. Seltsam. Komischerweise auch schon wieder Plagwitz, Leipzig. Und da drehen Sasasora und Dan Raw Japan-inspirierte Experimente im Uhrzeigersinn. Also Schallplatten nonstop. dort im Dr. Seltsam am 2. Dezember. Ja, und hier im Hintergrund als Abschluss sozusagen auch beim diesjährigen Unsound gesehen der Herr Larachi, der ja mittlerweile in Japan lebt oder eigentlich sogar schon ziemlich lange. Und hier ein Ausschnitt aus The Peace Garden. Und das soll es dann gewesen sein. Bis in 4 Wochen. Tschüss. Doko. Piki. Piki.